Kapitel 57. Großzügigkeit. In Markus 12, 41 bis 44 wird eine sehr interessante Situation beschrieben. Jesus schaute nicht weg, als die Leute Geld in den Opferkasten gaben, sondern er schaute genau hin, um zu sehen, wie viel die Leute hineinlegen würden. Schauen wir uns diese Verse an. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Auf meiner Reise mit dem Herrn habe ich gelernt, dass Gott Dinge mit anderen Augen betrachtet und sie anders bewertet als wir Menschen. Jesus definierte Großzügigkeit nicht anhand dessen, wie viel die Menschen gaben, sondern anhand dessen, wie viel sie zurückhielten. Wir bewerten die Dinge meist falsch. Wir lassen uns leicht beeindrucken, wenn jemand 25.000 Euro ins Opfer gibt, was aber vielleicht nicht viel ist, wenn jemand es aus seinem Überfluss herausgibt. Normalerweise denken wir, Leute sind großzügig, wenn sie viel geben. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Schauen wir uns in Markus 12, die Verse 43 und 44 an. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, nachdem er ganz bewusst beobachtet hatte, was die Leute im Tempel in den Opferkasten legten, dass in seinen Augen nicht diejenigen, die viel gegeben hatten, die Großzügigen waren, sondern die arme Witwe. Sie hatte mehr eingelegt als all die anderen. Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass ihr kleiner Betrag mehr wert ist, als all die hohen Beträge der anderen? Jesus erklärt es in Vers 44, die Reichen hatten von ihrem Überfluss eingelegt, aber die Witwe hatte von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Nach diesem Aspekt definiert Jesus Großzügigkeit. Er schaut nicht auf das, was du gibst, sondern auf das, was du zurückhältst. Die arme Witwe hatte ein Geldstück gegeben, was heute vielleicht 1,25 Euro entsprechen würde. Großzügigkeit ist ein Ausdruck des Glaubens. Leute haben mir gesagt, dass sie großzügig sein werden, wenn Gott sie segnet. Als ich Pastor einer Ortsgemeinde war, kam einmal ein Mann auf mich zu, der mir bis ins kleinste Detail erklärte, warum er kein Geld in die Gemeinde geben konnte. Er versuchte mich davon zu überzeugen, dass er dann, wenn er mehr Segen erleben und mehr Geld haben würde, großzügig sein und in das Reich Gottes geben würde. Ich sagte ihm, dass ich das nicht glauben würde und schlug Lukas 16:10 auf, wo Jesus über Geld spricht und sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Dieses Prinzip steht ganz klar in der Bibel, wenn wir nicht großzügig sind, solange wir wenig haben, werden wir auch nicht großzügig sein, wenn wir viel haben. Glaube ist ein wichtiger Schlüssel im Leben eines Christen. Ohne Glauben gibt es keine Errettung. Ohne Glauben können wir auch nicht die Heilung, den Wohlstand und all die anderen geistlichen Segnungen empfangen, die uns gehören. Die Bibel sagt, dass Glaube ohne Werke tot ist, Jakobus 2, 26. Wenn wir wirklich an Gottes übernatürliche Versorgung glauben, an seine Segnungen und an Wohlstand, dann werden wir im Glauben geben, noch bevor wir den Wohlstand in unserem Leben erleben. Echter Glaube bedeutet, wir handeln nicht gemäß dessen, was wir sehen, sondern setzen im Glauben das um, was wir in der Bibel als Wahrheit erkannt haben.